jetzt tanzt diesen Tango, Monsieur. Und ich zeige Ihnen gern diesen Schritt, denn ich weiß, Sie machen mit. Tango, Pariser Tango, ich schenke dir mein Herz, mein Tango. Die Nacht ist blau und süß der Wein. Wir tanzen in das Glück hinein bei diesem Tango. Da spielt Robert schon seit Jahren Schlager, die nie welche waren. Er hat sie selber gemacht, aber man hat nur gelacht. Dann spielte er ein Lied und es geschah. Sie machen mit bei einem Tango, Pariser Tango. Ich schenke dir mein Herz beim Tango. Die Nacht ist blau und süß der Wein. Wir tanzen immer.